ARD Radiofestival. Große Stimmen, große Namen. Am Mikrofon Henning Freiberg. Heute stellen wir Ihnen das Drama Prinz Friedrich von Homburg vor. Als 1811 sein Verfasser Heinrich von Kleist im Alter von 34 Jahren seinem Leben ein Ende setzte, hatte er nicht eines seiner Werke, auch nicht dieses letzte, auf der Bühne gesehen. Zwar hatte er das vaterländische Schauspiel der Prinzessin Marie Anne von Preußen gewidmet, doch bei Hof hatte das Stück keinen Gefallen gefunden. Die Hauptfigur, der verträumte Prinz, entsprach so gar nicht dem Bild des Preußentums. Erst 10 Jahre nach dem Tod des Autors konnte das Stück am Wiener Burgtheater uraufgeführt werden, und das nur in gekürzter, zensierter Fassung. 1950 hat Otto Kurt das Schauspiel für den Bayerischen Rundfunk als Hörspiel inszeniert. Das Original hatte schon Heinrich Heine gelobt, als gleichsam vom Genius der Poesie selbst geschrieben. Die Radiofassung, die sich notwendigerweise aufs Wort konzentriert, lässt die sprachliche Schönheit und Kunst des Bühnentexts vielleicht besonders spürbar werden. Hören Sie jetzt Prinz Friedrich von Homburg nach dem Schauspiel von Heinrich von Kleist. Mit Hans Quest als Prinz, Erich Ziegel als Kurfürst, Christiane Felsmann als Natalie, Ernst Stahl-Nachbauer als Dörfling und vielen anderen. Fair Berlin. Ein Garten im altfranzösischen Stil, im Hintergrunde ein Schloss, von welchem eine Rampe herabführt. Es ist Nacht. Der Prinz von Homburg sitzt mit bloßem Haupt und offener Brust, halb wachend, halb schlafend, unter einer Eiche und windet sich einen Kranz. Der Kurfürst, seine Gemahlin, Prinzessin Natalie und der Graf von Hohenzollern treten heimlich aus dem Schloss und schauen vom Geländer der Rampe auf ihn nieder. Der Prinz von Homburg, unser tapferer Vetter, der an der Reiterspitze seit 3 Tagen den flüchtigen Schweden munter nachgesetzt und sich erst heute wieder atemlos im Hauptquartier zu Fair Berlin gezeigt. Befehl ward ihm von dir, hier länger nicht als nur 3 Fütterungsstunden zu verweilen und gleich dem Wrangel wiederum entgegen, der sich am Rhün versucht hat einzuschanzen, bis an die Hackelberge vorzurücken? So ist's. Die Chefs nun sämtlicher Schwadronen, zum Aufbruch aus der Stadt, dem Plan gemäß, Glock 10 zu Nacht gemessen instruiert, wirft er erschöpft, gleich einem Jagdhund lechzend, sich auf das Stroh, um für die Schlacht, die uns bevor beim Strahl des Morgens steht, ein wenig die Glieder, die Erschöpften, auszuruhen. So hört dich. Nun? Da nun die Stunde schlägt und aufgesessen schon die ganze Reiterei den Acker vor dem Tor zerstampft, fehlt wer? Der Prinz von Homburg noch, ihr Führer. Mit Fackeln wird und Lichtern und Laternen der Held gesucht. Und aufgefunden wo? Als ein Nachtwandler, schau, auf dieser Bank, wohin im Schlaf, wie du nie glauben wolltest, der Mondschein ihn gelockt, beschäftiget sich träumend seiner eigenen Nachwelt gleich, den prächtigen Kranz des Ruhmes einzuwinden. Was? In der Tat. Schau hier herab, da sitzt er. In Schlaf versenkt? Unmöglich. Fest im Schlafe. Ruf ihn bei Namen auf, so fällt er nieder. Der junge Mann ist krank, so wahr ich lebe. Er braucht des Arztes. Man sollte ihm helfen, dünkt mich. Nicht den Moment verbringen, sein zu spotten. Für wahr, ein Märchen, glaubt es. Folgt mir, Freunde, und lasst uns näher ihn einmal betrachten. Was für ein Laub denn pflicht er? Laub der Weide? Was Laub der Weide, o Herr? Der Lorbeer ist's, wie er es gesehen hat an der Heldenbildern, die zu Berlin im Rüstsaal aufgehängt. Jetzt ist er fertig. Schade. Ewig schade, dass hier kein Spiegel in der Nähe ist. Er wird ihm eitel wie ein Mädchen nahen und sich den Kranz bald so und wieder so wie eine florne Haube aufprobieren. Hey Gott, ich muss doch sehen, wie weit er's treibt. Der Kurfürst nimmt ihm den Kranz aus der Hand. Der Prinz errötet und sieht ihn an. Der Kurfürst schlingt seine Halskette um den Kranz und gibt ihn der Prinzessin. Der Prinz steht lebhaft auf. Der Kurfürst weicht mit der Prinzessin, welche den Kranz erhebt, zurück. Der Prinz mit ausgestreckten Armen folgt ihr. Natalie, mein Mädchen, meine Braut. Geschwind hinweg! Was sagt der Tor? Was sprach er? Oh, Liebste, was entweichst du mir? Natalie. Er erhascht einen Handschuh von der Prinzessin Hand. Himmel und Erde, was ergriff er da? Den Kranz? Nein, nein! Hier rasch herein, mein Fürst, auf dass das ganze Bild ihm wieder schwinde. Ins Nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg. In dem Gefild der Schlacht sehen wir, wenn dir's gefällig ist, uns wieder. Im Traume ringt man solche Dinge nicht. Die Tür fliegt rasselnd vor dem Prinzen zu. Der Prinz von Homburg bleibt einen Augenblick mit dem Ausdruck der Verwunderung vor der Tür stehen. Steigt dann sinnend die Hand, in welcher er den Handschuh hält, vor die Stirn gelegt, von der Rampe herab. Kehrt sich, sobald er unten ist, um und sieht wieder nach der Tür hinauf. Arthur! Hey! Bist des Teufels du? Was machst du? Wie kommst du hier zur Nacht auf diesen Platz? Je, lieber. Nun, fürwahr, das muss ich sagen. Die Reiterei ist, die du kommandierst, auf eine Stunde schon im Marsch voraus. Und du bist im Garten hier und träumst. Welche eine Reiterei? Die Mamelucken. So wahr ich leben, Arten, du weißt nicht mehr, dass du der Märchenreiter Oberst bist. Was ist dies für ein Handschuh? Ja, was weiß ich. Ich weiß nicht, liebster Heinrich, wo ich bin. In Fair-Berlin, du sinnverwirrter Träumer. In einem von des Gartens Seitengängen, der ausgebreitet hinterm Schlosse liegt. Dass mich die Nacht verschlingt. Mir unbewusst im Mondschein bin ich wieder umgewandelt. Was ist die Glocke jetzt so? 11:30. Und die Schwadronen, sagst du, brachen auf? Versteht sich, ja. Glock 10. Dem Plan gemäß. Das Regiment Prinzessin von Oranien hat, wie kein Zweifel ist, an ihrer Spitze bereits die Höhen von Hackelwitz erreicht, wo sie des Heeres stillen Aufmarsch morgen dem Wrangel gegenüber decken sollen. Es ist gleich viel. Der alte Kottwitz führt sie, der jede Absicht dieses Marsches kennt. Zudem hätte ich zurück ins Hauptquartier um 2 Uhr morgens wiederkehren müssen, weil hier Parolen noch soll empfangen werden. So blieb ich besser gleich im Ort zurück. Komm, lass uns gehen. Der Kurfürst weiß von nichts? Ei, was? Der liegt im Bette längst und schläft. Welch einen sonderbaren Traum träumt ich. Mir war, als ob von Gold und Silber strahlend ein Königsschloss sich plötzlich öffnete und hoch von seiner Marmorramp herab der ganze Reigen zu mir niederstiege der Menschen, die mein Busen liebt. Der Kurfürst und die Fürstin und die dritte, wie heißt sie schon? Wer? Jene, die ich meine. Ein Stummgeborener wird sie nennen können. Die Platen? Nicht doch lieber. Die Ramin? Nicht doch, Freund. Die Borg, die Winterfell. Nicht, ich bitte dich. Du siehst die Perle nicht vor dem Ring, der sie in Fassung hält. Gut, so sprich weiter. Aber stör mich nicht. Und er, der Kurfürst, mit der Stirn des Zeus hielt einen Kranz von Lorbeeren in der Hand und schlägt, mir ganz die Seele zu entzünden, den Schmuck darum, der ihm vom Nacken hängt und reicht ihn auf die Locken mir zu drücken. Oh, lieber. Wem? Oh, lieber. Nun, so sprich. Es wird die Platen wohl gewesen sein. Die weiß man, die gefällt dir. Die gefällt mir. Nun, und die, sagst du, reichte dir den Kranz. Hoch auf! Gleich einem Genius des Ruhms hebt sie den Kranz, an dem die Kette schwankte, als ob sie einen Helden krönen wollte. Ich streck in unaussprechlicher Bewegung. Die Hände strecke ich aus, ihn zu ergreifen. Doch wie der Duft, der über Täler schwebt, weicht mir die Schar die Ramp ersteigend aus. Ich greife rechts, ich greife links, um hier der Teuren einen ängstlich zu erhaschen. Umsonst. Des Schlosses Tor geht plötzlich auf und fügt schon rasselnd wieder sich zusammen. Nur einen Handschuh. Heftig im Verfolgen streif ich der süßen Traumgestalt vom Arm. Und einen Handschuh? Ihr allmächtigen Götter, da ich erwache, halte ich in der Hand. Schelm, der du bist mit deinen Visionen. Wer weiß, von welcher Schäferstunde Traum mit Fleisch und Bein hier wachend zugebracht, dir noch der Handschuh in den Händen klebt. Was? Mir? Bei meiner Liebe. Also zum Henker, was kümmert's mich? Es ist bald 12, was stehen wir hier und plaudern? Da hast du recht, lass uns zu Bette gehen. Doch, was ich sagen wollte, lieber, ist die Kurfürstin noch und ihre Nichte hier? Die liebliche Prinzessin von Oranien, die jüngst in unser Lager eingetroffen. Warum? Ich glaube gar, der Tor... Warum? Ich sollte, weißt du, 30 Reiter stellen, sie wieder von dem Kriegsplatz wegzuschaffen. Ramin habe ich deshalb beordern müssen. Ei, was? Die sind längst fort. Fort oder reisen gleich. Ramin zum Aufbruch völlig fertig stand die ganze Nacht durch mindestens am Portal. Doch fort. 12 ist's. Und ehe die Schlacht beginnt, wünsche ich mich noch ein wenig auszuruhen. Saal im Schloss. Man hört in der Ferne schießen. Die Kurfürstin und die Prinzessin Natalie in Reisekleidern, geführt von einem Hofkavalier, treten auf und lassen sich zur Seite nieder. Hierauf der Kurfürst, Feldmarschall Dörfling, der Prinz von Homburg, den Handschuh im Kollett, der Graf von Hohenzollern, Graf Truchs, Oberst Hennings, Rittmeister von der Goltz und mehrere andere Generale, Obersten und Offiziere. Für ein Schießen. Ist das Götz? Das ist der Oberst Götz, mein Fürst und Herr, der mit dem Vortrab gestern vorgegangen. Er hat schon einen Offizier gesandt, der im Voraus darüber dich beruhige. Ein schwedischer Posten ist von 1000 Mann bis auf die Hackelberge vorgerückt. Doch haftet Götz für diese Berge dir und sagt mir an, du möchtest nur verfahren, als hätte sie seinen Vortrab schon besetzt. Ihr Herr, der Marschall kennt den Schlachtentwurf. Nehmt euren Stift, bitte ich, und schreibt ihn auf. Ramin ist mit dem Wagen vorgefahren? Im Augenblick, mein Fürst. Man spannt schon an. Ramin wird meine teure Elisa führen und 30 rüstige Reiter folgen ihm. Ihr geht auf Kalkuns, meines Kanzlers Schloss, wo sich kein Schwede mehr erblicken lässt. Natalie ist so still? Mein süßes Mädchen? Was fehlt dem Kind? Mich schauert, lieber Onkel. Und gleichwohl ist mein Töchterchen so sicher. In ihrer Mutter Schoß war sie's nicht mehr. Wann denkst du, werden wir uns wiedersehen? Wenn Gott den Sieg mir schenkt, wie ich nicht zweifle, vielleicht im Laufe dieser Tage schon. Der Plan der Schlacht, ihr Herr Obersten, den die Durchlaucht des Herrn ersann, bezweckt das schwedenflüchtiges Heer zu gänzlicher Zersplitterung, von dem Brückenkopf zu trennen, der an dem Rhinfluss ihren Rücken deckt. Der Oberst Hennings. Hier. Der nach des Herrn Willen heut des Heeres rechten Flügel kommandiert, soll durch den Grund der Hackelbüsche still des Feindes Linken zum Gehen suchen, sich mutig zwischen ihn und die drei Brücken werfen und mit dem Grafen Drucks vereint. Graf Drucks. Hier. Und mit dem Grafen Drucks vereint, der auf den Höhen indes dem Rangel gegenüber mit den Kanonen Posten hat gefasst. Kanonen Posten hat gefasst. Habt ihr. Die Schweden in den Sumpf zu jagen suchen, der hinter ihrem rechten Flügel liegt. Der Wagen, gnädige Frau, ist vorgefahren. Der Prinz von Homburg. Ist Ramin bereit? Er harrt zu Pferd schon unten am Portal. Der hinter ihrem rechten Flügel liegt. Der Prinz von Homburg. Arthur. Hier? Bist du von Sinn? Was befiehlt mein Marschall? Dem die Durchlaucht des Fürsten wiederum die Führung ruhmvoll wie bei Rathenow der ganzen Märkischen Reiterei vertraut, stellt auf der Ebene sich beim Dorfe Hackelwitz des Feindes rechtem Flügel gegenüber fern außer dem Kanonenschusse auf. Fern außer dem Kanonenschusse auf. Mein Töchterchen, was fehlt dir? Suchst du etwas? Ich weiß nicht, liebe Tante, meinen Handschuh. Herr meines Lebens, habe ich recht gehört? Fern außer dem Kanonenschusse auf. Des Prinzen Durchlaucht wird. Den Handschuh sucht sie? Nach unseres Herrn ausdrücklichem Befehl, wie immer auch die Schlacht sich wenden mag, vom Platz nicht der ihm angewiesen weichen. Rasch, dass ich jetzt erprüfe, ob er es ist. Was macht des Prinzen Durchlaucht? Arthur. Hier? Ich glaube, du bist des Teufels. Was befiehlt mein Marschall? Vom Platz nicht, der ihm angewiesen weichen. Als bis gedrängt von Hennings und von Drucks. Wer, lieber Golz? Was, ich? Ihr ja, wer sonst? Vom Platz nicht soll ich? Freilich. Nun habt ihr. Vom Platz nicht, der mir angewiesen weichen? Als bis gedrängt von Hennings und von Drucks. Des Feindes linker Flügel aufgelöst, auf seinen rechten stürzt und alle seine Schlachthaufen wankend nach der Drift sich drängen, in deren Sümpfen, oft durchkreuzt von Gräben, der Kriegsplan eben ist, ihn aufzureiben. Ihr Pagen leuchtet, euren Arm, ihr Lieben. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Auf Wiedersehen, ihr Herren, lasst uns nicht stören. Sieht da, des Fräuleins Handschuh. Rasch, dort liegt er. Wo? Zu des Prinzen, unseres Vetters Füßen. Zu meinen, was, ist das der eurige? Ich dank euch, edler Prinz. Ist das der eure? Der meinige, der welchen ich vermisst. Lebt wohl, viel Glück und Heil und Segen. Macht, dass wir bald und froh uns wiedersehen. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Dann wird er die Fanfare blasen lassen. Doch wird des Fürsten Durchlaucht ihm, damit durch Missverstand der Schlag zu früh nicht falle, ihm ein Offizier aus seiner Suite senden, der den Befehl, das merkt, ausdrücklich noch zum Angriff auf den Feind ihm überbringe. Eh wird er nicht Fanfare blasen lassen. Des Prinzen Durchlaucht habt ihr. Mein Feldmarschall? Ob ihr geschrieben habt, von der Fanfare. Fanfare sei verwünscht. Nicht eh, als bis der... Als bis er selbst. Ja, allerdings eh nicht. Doch dann wird er Fanfare blasen lassen. Den Oberes Kottwitz merkt das Baron Goltz, wünsche ich, wenn er es möglich machen kann, noch vor Beginn des Treffens selbst zu sprechen. Bestellen werde ich es. Verlass dich drauf. Nun, meine General und Obersten, der Morgenstrahler graut. Habt ihr geschrieben? Es ist vollbracht, mein Fürst. Dein Kriegsplan ist an deine Feldherren pünktlich ausgeteilt. Herr Prinz von Homburg, dir empfehle ich Ruhe. Du hast am Ufer, weißt du, mir des Rheins zwei Siege jüngst verscherzt. Regier dich wohl und lass mich heute den Dritten nicht entbehren, der mindres nicht als Thron und Reich mir gilt. Folgt mir! Hey, Franz! Hier! Rasch den Schimmel vor! Noch vor der Sonne im Schlachtfeld will ich sein! Nun denn, auf deiner Kugel Ungeheures, du, der der Windeshauch den Schleier heut gleich einem Segel lüftet, roll heran! Du hast mir Glück die Locken schon gestreift, ein Pfann schon warfst du im Vorüberschweben aus deinem Füllhorn lächelnd mir herab. Heut, Kind der Götter, such ich Flüchtiges, ich hasche dich im Feld der Schlacht, und stürze ganz deinen Segen mir zu Füßen um. Wärst du auch siebenfach mit Eisenketten am schwedischen Siegeswagen festgebunden? Schlachtfeld bei Fehrbellin. Oberst Kottwitz, Graf Hohenzollern, Rittmeister von der Goltz und andere Offiziere an der Spitze der Reiterei treten auf. Und abgesessen! Halt, halt! Wer hilft vom Pferde mir, ihr Freunde? Hier, Alter, hier! Habt Dank, dass die Pest mich. Ein edler Sohn für euren Dienst, jedweden, der euch, wenn ihr zerfallt, ein Gleiches tut. Ja, auf dem Ross fühl ich voll Jugend mich. Doch sitz ich ab, da hebt ein Strauß sich an, als ob sich Leib und Seele kämpfend trennten. Wo ist des Prinzen unseres Führers Durchlaucht? Er ritt ins Dorf, das dir versteckt in Büschen zur Seite blieb. Er wird gleich wiederkommen. Zur Nachtzeit höre ich vieler mit dem Pferd? Ich glaube, ja. Er fiel? Nichts von Bedeutung. Sein Rappe scheute an der Mühle sich, jedoch leicht hin zur Seite niedergleitend, tat er auch nicht den mindesten Schaden sich. Es ist in Odem keiner Sorge wert. Ein schöner Tag, so wahr ich Leben atme. Ein Tag von Gott, dem hohen Herrn der Welt, gemacht zu süß am Ding, als sich zu schlagen. Die Sonne schimmert rötlich durch die Wolken und die Gefühle flattern mit der Lerche zum heiteren Duft des Himmels jubelnd auf. Hast du den Marschall Dörfling aufgefunden? Zum Henker, nein. Was denkt die Exzellenz? Bin ich ein Pfeil, ein Vogel, ein Gedanke, dass er mich durch das ganze Schlachtfeld sprengt? Ich war beim Vortrab auf den Hackelhöhen und in dem Hackelgrund beim Hintertrab. Doch wen ich nicht gefunden war der Marschall. Das wird sehr leid ihm tun. Es schien, er hatte dir von Belang noch etwas zu vertrauen. Da kommt des Prinzen unseres Führers Durchlaucht. Sei mir gegrüßt, mein junger, edler Prinz. Schau her, wie während du im Dörfchen warst, die Reiter ich im Talweg aufgestellt. Ich denke, du wirst mit mir zufrieden sein. Guten Morgen, Kottwitz. Guten Morgen, Freunde. Du weißt, ich lobe alles, was du tust. Was ich dir sagen wollte, Heinrich, was war's schon, was der Dörfling mich betreffend bei der Parole hat gestern vorgebracht? Du warst zerstreut. Ich habe es wohl gesehen. Zerstreut? Geteilt? Ich weiß nicht, was mir fehlte. Zum Glück nicht diesmal eben viel für dich. Der Truchs und Hennings, die das Fußvolk führen, die sind zum Angriff auf den Feind bestimmt. Und dir ist aufgegeben, hier zu halten im Tal, schlagfertig mit der Reiterei, bis man zum Angriff den Befehl dir schickt. Ein wunderlicher Vorfall. Welcher Liebe? Holla, ihr Herren, holla! Jetzt auf, jetzt auf! Das ist der Hennings und die Schlacht beginnt. Wer ist es? Was? Der Oberst Hennings, Arthur, der sich in Wrangels Rücken hat geschlichen. Komm nur, dort kannst du alles überschauen. Der Hennings dort auf unserem rechten Flügel? Ja, mein erlauchter Prinz. Was auch zum Henker, der stand ja gestern auf des Heeres linkem. Blitzelement! Seht, aus 12 Feuerschlünden wirkt jetzt der Wrangel auf den Hennings los. Das ist der Truchs. Truchs? Der Truchs, er, ja. Der Hennings jetzt von vorn zu Hilfe kommt. Wie kommt der Truchs heute in die Mitte? Oh Himmel, schaut. Mich dünkt, das Dorf fing Feuer. Hui, wie die Schwedenboten fliegen rechts und links. Sie brechen auf. Wo? Auf dem rechten Flügel. Freilich, in Zügen mit 3 Regimentern. Es scheint, den linken wollen sie verstärken. Bei meiner Treu. Und Reiterei rückt vor, den Marsch des rechten Flügels zu bedecken. Ha, wie das Feld die wieder räumen wird, wenn sie versteckt und sie im Tal erblickt. Jetzt sind sie bei den Schanzen beieinander. Der Wrangel kehrt in den Rücken schon. Nein, sprich. Beim Himmel, Freunde, auf dem linken Flügel. Er räumt mit seinem Feldgeschütz die Schanzen. Auf, Kottwitz, folg mir. Ruhig, ruhig, Kinder. Auf, lasst Fanfare blasen, folge mir. Des Herrn Durchlaucht bei der Parole gestern befahl, dass wir auf Order warten sollen. Wolz, lies den Herrn die Parole vor. Auf Order? Ei, Kottwitz, reitest du so langsam? Hast du sie noch vom Herzen nicht empfangen? Order? Ich bitte dich. Von meinem Herzen? Lass dir bedeuten, Arthur. Hör, mein Obrist. Oh, kämmst du mir so, mein junger Herr? Den Gaul, den du daher springst, schlepp ich noch im Notfall an dem Schwanz des meinen fort. Marsch! Marsch, ihr Herren! Trompeter, die Fanfare! Zum Kampf! Zum Kampf! Der Kottwitz ist dabei! Nein, nimmer mehr, mein Oberst, nimmer mehr! Der Hennings hat den Ruin noch nicht erreicht! Auf! Jetzt ist die Parole, ihr Herren! Ein Furte! Wer seinem General zur Schlacht nicht folgt! Zimmer in einem Dorfe. Die Kurfürstin, bleich und verstört, bei ihr Prinzessin Natalie und Rittmeister von der Goltz. Führt mich auf einen Stuhl. Ich will mich setzen. Tot, sagt er. Tot. Oh, meine teure Mutter. Was bringst du, Herold des Entsetzens, mir? Was diese Augen, leider, teure Frau, zu meinem ewigen Jammer selbst gesehen. Wohlan. Erzähl. Der Kurfürst ist nicht mehr. Oh Himmel! Soll ein so ungeheurer Schlag uns treffen? Erstattet mir Bericht, wie er gesunken und wie der Blitzstrahl, der den Wanderer trifft, die Welt noch einmal purpurn ihn erleuchtet, so lass dein Wort sein. Nacht, wenn du gesprochen, mög über meinem Haupt zusammenschlagen. Der Prinz von Homburg war, sobald der Feind

jeder Warnung taub, den Schimmel wieder ritt, den strahlend weißen, den Froben jüngst in England ihm erstand, war wieder, wie bis heute noch stets geschah, das Ziel der feindlichen Kanonenkugeln. Beim Himmel, ja, ein Grausen war's zu sehen. Stallmeister Froben, der beim Tross der Suite zunächst ihm folgt, ruft dieses Wort mir zu, verwünscht sei heut mir dieses Schimmels Glanz, könnte ich ihn mit dem Grau der Mäuse decken. Er naht voll heißer Sorge ihm und spricht, Hoheit, dein Pferd ist scheu, du musst verstatten, dass ich's noch einmal in die Schule nehme. Der Herr steigt ab, still lächelnd und versetzt, die Kunst, die du ihn, Alter, lehren willst, wird er, solange es Tag ist, schwerlich lernen. Dem Fuchs drauf sitzt er auf, den Froben reitet und kehrt zurück, wohin sein Amt ihn ruft. Doch Froben hat den Schimmel kaum bestiegen, so reist, entsendet aus der Feldredoute, ihn schon ein Mordblei, Ross und Reiter nieder. In Staub sinkt er, ein Opfer seiner Treue, und keinen Laut vernahm man mehr von ihm. Er ist bezahlt. Wenn ich 10 Leben hätte, könnte ich sie besser brauchen, nicht als so. Genug zur Sache jetzt. Wo ist der Kurfürst? Nahm er in Hackelwitz sein Hauptquartier? Vergib, der Herr ist nach Berlin gegangen. Und die gesamte Generalität ist aufgefordert, ihm dahin zu folgen. Wie? Nach Berlin? Ist denn der Feldzug aus? Fürwahr, ich staune, dass dir alles fremd. Graf Horn, der schwedische General, traf ein. Es ist im Lager gleich nach seiner Ankunft ein Waffenstillstand ausgerufen worden. Wenn ich den Marschall Dörfling recht verstanden, war eine Unterhandlung angeknüpft. Leicht, dass der Frieden selbst erfolgen kann. Oh Gott, wie herrlich klärt sich alles auf. Kommt, lass sogleich uns nach Berlin ihm folgen. Räumst du zu rascherer Beförderung wohl mir einen Platz in deinem Wagen ein? Von ganzem Herzen gern. Ich habe so dir einen Wunsch noch schüchtern zu vertrauen, des ich mich auf der Reis entlasten will. Gleich viel. Heut keinem Flehenden auf Erden antworte ich nein, was es auch immer sei. Und dir, du Sieger in der Schlacht zuletzt. Hinweg. O Mutter, welch ein Wort sprachst du. Darf ich mir's deuten, wie es mir gefällt? Hinweg, sag ich. Im Wagen mehr davon. Kommt, gebt mir euren Arm. O Caesar Divus, die Leiter setz ich an, an deinen Stern. Berlin. Lustgarten vor dem alten Schloss. Im Hintergrund die Schlosskirche mit einer Treppe. Die Kirche ist stark erleuchtet. Man sieht die Leiche Frobens vorübertragen und auf einen prächtigen Katafalk niedersetzen. Der Kurfürst, Feldmarschall Dörfling, Obrist Hennings, Graf Truchs und mehrere andere Obristen und Offiziere treten auf. Ihm gegenüber zeigen sich einige Offiziere mit Depeschen. Wer immer auch die Reiterei geführt am Tag der Schlacht und eh der Obrist Hennings des Feindes Brücken hat zerstören können, damit ist aufgebrochen, eigenmächtig, bevor ich Order gab, zur Flucht ihn zwingend, der ist des Todes schuldig, das erkläre ich, und vor ein Kriegsgericht bestelle ich ihn. Der Prinz von Homburg hat sie nicht geführt? Nein, mein erlauchter Herr. Wer sagt mir das? Das können Reiter dir bekräftigen, die mir es versichert vor Beginn der Schlacht. Der Prinz hat mit dem Pferd sich überschlagen. Man hat verwundet schwer an Haupt und Schenkeln in einer Kirche ihn verbinden sehen. Gleich viel. Der Sieg ist glänzend dieses Tages und vor dem Altar morgen danke ich Gott. Doch wäre er 10-mal größer, das entschuldigt den nicht, durch den der Zufall mir ihn schenkt. Mehr Schlachten noch als die habe ich zu kämpfen und will, dass dem Gesetz gehorsam sei. Wer's immer war, der sie zur Schlacht geführt, ich wiederhol's, hat seinen Kopf verwirkt und vor ein Kriegsrecht hiermit lade ich ihn. Der Prinz von Homburg, 3 schwedische Fahnen in der Hand, Obrist Kottwitz mit deren 2, Graf Hohenzollern, Rittmeister von der Goltz, jeder mit einer Fahne,

dass man es fast unmenschlich nennen könnte. Und Gott schuf noch nichts Milderes als dich. Mein Kind, dich frage ich selbst. Darf ich den Spruch, den das Gericht gefällt, wohl unterdrücken? Was würde wohl davon die Folge sein? Für wen? Für dich? Für mich? Nein, was? Für mich? Kennst du nichts Höheres, Jungfrau, als nur mich? Ist dir ein Heiligtum ganz unbekannt, das in dem Lager Vaterland sich nennt? O Herr, was sorgst du noch? Dies Vaterland, das wird um diese Regung deiner Gnade nicht gleich zerschellt in Trümmern untergehen. Denkt Vetter Homburg auch so? Vetter Homburg? Meint er, dem Vaterlande gilt es gleich, ob Willkür drin, ob drin die Satzung herrsche? Ach, dieser Jüngling. Nun? Der denkt jetzt weiter nichts als nur dies eine Rettung. Der könnte unter Blitz und Donnerschlag das ganze Reich der Mark versinken sehen, dass er nicht fragen würde, was geschieht. Doch, welch ein Heldenherz hast du gekniet? Nein, Sorge fleht um Gnade. Gott im Himmel, was ist geschehen, mein liebes Kind? Was weinst du? Du sprachst ihn? Tu mir alles kund. Du sprachst ihn? In den Gemächern eben jetzt der Tante, wohin im Mantelschau und Federhut er unterm Schutz der Dämmerung kam geschlichen, verstört und schüchtern, heimlich, ganz unwürdig, ein unerfreulich jammernswürdiger Anblick. Zu solchem Elend, glaubt ich, senke keiner, den die Geschichte als ihren Helden preist. Ach, was ist Menschengröße, Menschenruhm? Nun denn, beim Gott des Himmels und der Erde, so fasse Mut, mein Kind, so ist er frei. Wie? Mein erlauchter Herr. Er ist begnadigt. Ich will sogleich das Nötige erlassen. Oh, Liebste, ist das wirklich wahr? Du hörst. Ihm soll vergeben sein, er stirbt jetzt nicht. Bei meinem Eid, ich schwör dir's zu. Wo werd ich mich gegen solchen Kriegers Meinung setzen? Wenn er den Spruch für ungerecht kann halten, kassiere ich die Artikel, er ist frei. Ich schreib's ihm gleich. Willst du für einen Augenblick dich setzen? Der Prinz ist drüben noch im Schloss. Vergib, er ist in seine Haft zurückgekehrt. Mein Prinz von Homburg, als ich euch gefangen setzte, um eures Angriffs allzu früh vollbracht. Ach, Herz, was klopfst du also an dein Haus? Und gleich den Degen schicke ich euch zurück. Für wahr mein Töchterchen, mein Nichtchen weinte, und ich, dem ihre Freude anvertraut, musst ihre holden Augenhimmel trüben? Willst du den Brief ihm selber überbringen? Ins Stadthaus? Wie? So kann er für sein Leben gleich dir danken. Mein liebes Kind, bist du mir wieder gut? Was deine Huld, o Herr, so rasch erweckt, ich weiß es nicht und untersuche es nicht. Das aber sieh, das fühle ich in der Brust. Unedel meiner spotten wirst du nicht. Der Brief enthalte, was es immer sei, ich glaube Rettung. Und ich danke dir. Gewiss, mein Töchterchen, gewiss. So sicher, als sie in Vetter Homburgs Wünschen liegt. Das Leben nennt der Derwisch eine Reise und eine kurze. Freilich, von zwei Spannen diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter. Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Wer heut sein Haupt noch auf der Schulter trägt, hängt es schon morgen zitternd auf den Leib und übermorgen liegt's bei seiner Ferse. Zwar eine Sonne, sagt man, scheint dort auch und über buntere Felder noch als hier. Ich glaub's. Nur schade, dass das Auge modert, dass diese Herrlichkeit erblicken soll.

wenn ich des Prinzen Tat nicht munter wiederholte. Und sprichst du das Gesetzbuch in der Hand? Kottwitz, du hast den Kopf verwirkt. So sagte ich, das wusste ich, Herr. Da nimm ihn hin. Hier ist er. Als mich ein Eid an deine Krone band mit Haut und Haar, nahm ich den Kopf nicht aus. Und nichts dir geb ich, was nicht dein gehörte. Mit dir, du alter, wunderlicher Herr, werd ich nicht fertig. Es besticht dein Wort mich, mit arglistiger Rednerkunst gesetzt, mich, der, du weißt, dir zugetan. Und einen Sachwalter ruf ich mir, den Streit zu enden, der meine Sache führt. Der Prinz von Homburg, man führt aus dem Gefängnis ihn hierher. Der wird dich lehren. Des versichere ich dich, was Kriegszucht und Gehorsam sei. Ein Schreiben schickt er mir mindestens zu, das anders lautet als der spitzfindige Lehrbegriff der Freiheit, den du hier wie ein Knabe mir entfaltet. Wen holt? Wen ruft? Ihn selber? Nein, unmöglich. Von wem ist diese zweite Zuschrift hier? Von mir, mein Fürst. Beweis, dass Kurfürst Friedrich des Prinzen Tat selbst? Nun, beim Himmel, das nenne ich keck. Was? Die Veranlassung? Du wälzest sie des Frevels, den er sich in der Schlacht erlaubt, auf mich? Auf dich, mein Kurfürst, ja. Ich, Hohenzollern. Nun denn bei Gott, das übersteigt die Fabel. Womit wirst solchen Satz du mir beweisen? Du wirst dich jener Nacht, o Herr, erinnern, da wir den Prinzen tief versenkt im Schlaf im Garten unter den Platanen fanden. Vom Sieg des nächsten Tages mochte er träumen und einen Lorbeer hielt er in der Hand. Du gleichsam, um sein tiefstes Herz zu prüfen, nahmst ihm den Kranz hinweg. Die Kette schlugst du, die dir vom Hals hängt, lächelnd um das Laub und reichtest Kranz und Kette so verschlungen dem Fräulein, deiner edlen Nichte hin. Der Prinz steht bei so wunderbarem Anblick errötend auf, so süße Dinge will er und von so lieber Hand gereicht ergreifen, du aber, die Prinzessin rückwärts führend, entziehst dich eilig ihm. Die Tür empfängt dich, Jungfrau und Kett und Lorbeerkranz verschwinden. Und einsam, einen Handschuh in der Hand, den er nicht weiß, er selber wem entrissen, im Schoß der Mitternacht bleibt er zurück. Welch einen Handschuh? Herr, lass mich vollenden. Die Sache war ein Scherz. Jedoch von welcher Bedeutung ihm, das lernt ich bald erkennen. Den ganzen Vorfall, gleich als wär's ein Traum, trägt er bis auf den kleinsten Zug mir vor. So lebhaft meint er, hab er nie geträumt, und fester Glaube baut sich in ihm auf, der Himmel hab ein Zeichen ihm gegeben, es werde alles, was sein Geist gesehen, Jungfrau und Lorbeerkranz und Ehrenschmuck, Gott an dem Tag der nächsten Schlacht ihm schenken. Sonderbar. Und jener Handschuh? Drauf tritt er nun mit Stift und Tafel ins Schloss, aus des Feldmarschalls Mund in frommer Aufmerksamkeit den Schlachtbefehl zu hören. Die Fürstin und Prinzessin, reisefertig, befinden grad im Herrensaal sich auch. Doch wer ermisst das ungeheure Staunen, das ihn ergreift, da die Prinzess den Handschuh, den er sich ins Kollett gesteckt, vermisst? Der Marschall ruft zu wiederholten Malen, Herr Prinz von Homburg! Was befiehlt mein Marschall? Entgegnet er und will die Sinne sammeln. Doch er von Wundern ganz umringt, der Donner des Himmels hätte niederfallen können. War's der Prinzessin Handschuh? Allerdings. Herr, die Erzählung wahrlich unterschreibe ich. Der Prinz, erinnere ich mich, von meiner Rede vernahm kein Wort. Zerstreut sah ich ihn oft, jedoch in solchem Grad abwesend ganz aus seiner Brust, noch nie als diesen Tag. Und nun, wenn ich dich anders recht verstehe, türmst du wie folgt das Schlussgebäude mir auf, hätt ich mit dieses jungen Träumers Zustand zweideutig nicht gescherzt, so blieb er schuldlos. Bei der Parole wäre er nicht zerstreut, nicht widerspenstig in der Schlacht gewesen. Nicht, nicht? Das ist die Meinung? Mein Gebieter, das überlasse ich jetzt dir zu ergänzen. Tor, der du bist, Blödsinniger. Hättest du nicht in den Garten mich hinabgerufen, so hätte ich, einem Trieb der Neugier folgend, mit diesem Träumer harmlos nicht gescherzt. Mithin behaupte ich ganz mit gleichem Recht, der sein Versehen veranlasst hat, warst du. Die delfsche Weisheit meiner Offiziere. Es ist genug, mein Kurfürst. Ich bin sicher, mein Wort fiel ein Gewicht in deine Brust. Der Prinz, o Herr, wird augenblicks erscheinen. Wohlan, lasst ihn herein. In 2 Minuten. Er ließ nur flüchtig im Vorübergehen durch einen Pförtner sich den Kirchhof öffnen. Den Kirchhof? Ja, mein Fürst und Herr. Weshalb? Es schien, das Grabgewölb wünschte er zu sehen, das dein Gebot ihm doch eröffnen ließ. Gleich viel, sobald er kommt, lasst ihn herein. Da führt die Wache schon den Prinzen her. Mein junger Prinz, euch rufe ich mir zu Hilfe. Der Oberst Kottwitz bringt zugunsten eurer mir dieses Blatt hier, schaut, in langer Reihe von 100 Edelleuten unterzeichnet. Das Heer begehre, heißt es, eure Freiheit und billige den Spruch des Kriegsrechts nicht. Lest bitte ich selbst und unterrichtet euch. Kottwitz, gib deine Hand mir, alter Freund. Du tust mir mehr, als ich am Tag der Schlacht um dich verdient. Doch jetzt geschwind geh nach Arnstein wiederum, von wo du kamst, und rühr dich nicht. Ich hab's mir überlegt. Ich will den Tod, der mir erkannt, erdulden. Er soll nicht sterben. Ruhig! Es ist mein unbeugsamer Wille. Was kann der Sieg euch, meine Brüder, gelten? Der eine, Dürftige, den ich vielleicht dem Wrangel noch entreiße, dem Triumph verglichen über den verderblichsten der Feind in uns, den Trotz, den Übermut, errungen glorreich morgen. Es erliege der Fremdling, der uns unterjochen will und frei auf mütterlichem Grund behaupte der Brandenburger sich. Denn sein ist er und seiner Fluren Pracht nur ihm erbaut. Mein Sohn, mein liebster Freund, o Gott, wie nenn ich dich? Lass deine Hand mich küssen. Doch dir, mein Fürst, der einen süßer Namen, der einst mir führte, leider jetzt verscherzt, dir leg ich tief bewegt zu Füßen mich. Vergib, wenn ich am Tage der Entscheidung mit übereiltem Eifer dir gedient. Der Tod wäscht jetzt von jeder Schuld mich rein. Lass meinem Herzen, das versöhnt und heiter sich deinem Rechtsspruch unterwirft, den Trost, dass deine Brust auch jedem Groll entsagt. Und in der Abschiedsstunde, des zum Zeichen, bewillge huldreich eine Gnade mir. Mein Wort verpfänd ich dir und Ritterehre, was es auch sei, es ist dir zugestanden. Erkauf, o Herr, mit deiner nichte Hand von Gustav Karl den Frieden nicht! Hinweg mit diesem Unterhändler aus dem Lager, der solchen Antrag ehelos dir gemacht. Mit Kettenkugeln schreibt die Antwort ihm. Sei's, wie du sagst. Mit diesem Kuss, mein Sohn, bewillige ich diese letzte Bitte dir. Was auch bedarf es dieses Opfers noch. Prinz Homburgs Braut sei sie, werd ich ihm schreiben, der Fair Berlins halb dem Gesetz verfiel. Nun sieh, jetzt schenktest du das Leben mir. Nun fleh ich jeden Segen dir herab. Wache, führt ihn zurück in sein Gefängnis. Mein Fürst und Herr, nach dem, was vorgefallen sind, wir entlassen. Nein, zur Stunde noch nicht. Dir sag ich's an, wenn du entlassen bist. Ja! Urteilt selbst, ihr Herren. Der Prinz von Homburg hat im verflossenen Jahr durch Trotz und Leichtsinn um 2 der schönsten Siege mich gebracht. Den 3. auch hat er mir schwer gekränkt. Wollt ihr's zum 4. Male mit ihm wagen? Wollt ihr? Bei dem lebendigen Gott! Du könntest an Verderbensabgrund stehen, dass er, um dir zu helfen, nicht zu retten, auch nicht das Schwert mehr zückte, ungerufen. So folgt ihr, Freunde, in den Garten mir. Das Schloss mit der Rampe, die in den Garten hinabführt. Es ist wieder Nacht. Der Prinz von Homburg wird vom Rittmeister Stranz mit verbundenen Augen durch das untere Gartengitter aufgeführt. Nun O Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Du strahlst mir durch die Binde meiner Augen mit Glanz der tausendfachen Sonne zu. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern. Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist. Und wie ein Schiff vom Hauch des Winds entführt, die muntere Hafenstadt versinken sieht, so geht mir dämmernd alles Leben unter. Jetzt unterscheide ich Farben noch und Formen. Und jetzt liegt Nebel alles unter mir. Ach, wie die Nachtviole lieblich duftet. Spürst du es nicht? Es sind Levkojen und Nelken. Levkojen? Wie kommen die hierher? Ich weiß nicht. Es scheint, ein Mädchen hat sie hier gepflanzt. Kann ich dir eine Nelke reichen? Lieber, ich will zu Hause sie in Wasser setzen. Der Kurfürst mit dem Lorbeerkranz, um welchen die goldene Kette geschlungen ist, Kurfürstin, Prinzessin Natalie, Feldmarschall Dörfling, Obrist Kottwitz, Hohenzollern von der Goltz erscheinen auf der Rampe des Schlosses. Hohenzollern tritt mit einem Tuch an das Geländer und winkt dem Rittmeister Stranz, worauf dieser den Prinzen von Homburg verlässt und im Hintergrund mit der Wache spricht. Liebe, was für ein Glanz verbreitet sich. Mein Prinz, willst du gefällig dich erheben? Was gibt es? Nichts, das dich erschrecken dürfte. Die Augen bloß will ich dir wieder öffnen. Schlug meiner Leiden letzte Stunde? Ja. Heil dir und Segen, denn du bist es wert. Der Kurfürst gibt den Kranz, an welchem die Kette hängt, der Prinzessin, nimmt sie bei der Hand und führt sie die Rampe hinab. Herren und Damen folgen. Die Prinzessin tritt, umgeben von Fackeln, vor den Prinzen, welcher erstaunt aufsteht, setzt ihm den Kranz auf, hängt ihm die Kette um und drückt seine Hand an ihr Herz. Nein, sagt, ist es ein Traum? Ein Traum? Was sonst? In Staub mit allen Feinden Brandenburgs. ARD Radiofestival 2010. In unserer Reihe Große Stimmen, große Namen hörten Sie Prinz Friedrich von Homburg nach dem Schauspiel von Heinrich von Kleist. Die Rollen und ihre Darsteller: Kurfürst Friedrich Wilhelm, Erich Ziegel. Die Kurfürstin Miriam Horwitz-Ziegel. Prinzessin Natalie von Oranien, Christiane Felsmann. Feldmarschall Dörfling, Ernst Stahl-Nachbauer. Prinz Friedrich Arthur von Homburg, Hans Quest. Obrist Kottwitz, Rudolf Reif. Hennings, Obrist der Infanterie, Ulrich Volkmar. Graf Truchs, Horst Raspe. Graf Hohenzollern, Ernst Schlott. Rittmeister von der Goltz, Adolf Ziegler. Graf Georg von Sparren, Klaus W. Krause. Stranz, Otto Arnett. In weiteren Rollen Leonhard Ender, Johannes Mühlstedt, Ursula Bode und Alois Maria Gianni. Ton und Technik Marianne Röver, Komposition Hans Ebert, Bearbeitung und Regie Otto Kurt. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1950.